So, mein Name ist Anna-Maria Brandner. Ich bin jetzt frische 18 Jahre alt und deshalb gehe ich auch noch zur Schule, mache zurzeit mein Abitur. Mein Name ist Christina Machnik. Ich bin immer eine Studentin und plane im Wintersemester zu promovieren. Ich bin der Aschenbrenner Hans-Jörg. Ich bin 49 Jahre alt. Warum ich das mache? Ich finde, das ist eine ganz großartige Sache, sich dafür zu engagieren. Und ich lese sehr gern, ich rede auch sehr gern. Und man lernt wunderbare Menschen kennen und es macht auch Spaß. Und ich möchte mich einfach sozial engagieren und lese einfach gern. Ich finde, da kann ich was Gutes verengt haben. Okay. Hallo, ich heiße Maria, ich bin 25 Jahre und studiere im 6. Semester Jura in Passau. Ursprünglich komme ich aus Normarkt in der Oberpfalz. Also, mein Name ist Manfred Köhler und ich bin also 73 Jahre alt und seit, ja, kann man denn schon, seit 6, 7 Jahren in Rente. Ich bin Marco Zöllner, bin jetzt 18 Jahre alt, schreibe zurzeit mein Abitur und komme aus Garam. Das werde ich jetzt wahrscheinlich nicht sagen, aber das liegt auf halber Strecke zwischen Vilshofen an der Donau und Eging am See. Ja, also, warum bin ich hier beim Blindenreport? Also, ich bin gerne mit Menschen zusammen und ich möchte, ja, also, kann man sagen, immer jemandem helfen und Gutes tun. Ich bin da über ein Studium gekommen und ich finde das eigentlich recht interessant, was wir machen. Man liest selber die Nachrichten nochmal gescheit durch und gleichzeitig kann man es auch eher vermitteln, also. Das ist schon sehr angenehm. Also herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.